Abdullah II. König des Haschimitischen Königreiches Jordanien richtete jüngst ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er gratulierte Kim Jong-un herzlich zum Gründungstag der DEVRK und wünschte der DEVRK und dem koreanischen Volk immer Fortschritt und Gedeihen.